Viele Komfortdienste moderner Autos erhöhen gleichzeitig auch die Sicherheit. Reine Sicherheitshelfersysteme haben wir als Assistenten bezeichnet. Die Diener des Komforts nennen wir in unserer Reise durch die Geschichte der motorisierten Mobilität fortan Agenten, um sie ein wenig voneinander abzugrenzen. Agenten sind diejenigen, die sich um das Wohlergehen von Fahrer und Insassen kümmern. Ein Agent, so die technisch gültige Definition, ist ein Computersystem, das sich in einer bestimmten Umgebung befindet und fähig ist, darin eigenständige Aktionen durchzuführen, um seine Aufgaben auszuführen. Die Rede ist von Software, die Hardware steuert. Begeben wir uns auf einen kleinen Exkurs durch das Innere unseres Automobils und sehen dem einen oder anderen Bordsystem ein wenig bei seiner Arbeit zu. Der erste, dem wir einen Besuch abstatten, wohnt an der vorderen Windschutzscheibe. Man weiß sein Wirken vor allem dann zu schätzen, wenn man die Zeiten erlebt hat, bevor es ihn gab. Entweder ein Scheibenwischer wischt immer oder in festgelegten Intervallen, zum Beispiel alle 5 Sekunden. Er fragt nicht, wie viel Wasser auf der Scheibe ist, sondern wischt stur nach Programm. Bei Niesel und leichtem Regen eine mitunter geräuschvolle Unannehmlichkeit. Anders mit dem Regensensor. Der wischt nur, wenn die Scheibe ausreichend nass ist. Woher weiß er das? Er schickt unsichtbare Infrarotstrahlen gegen die Scheibe. Die Strahlen gehen entweder hindurch oder sie werden, wenn sich Wassertropfen darauf befinden, reflektiert. Je mehr Tropfen, desto mehr Reflexionen. Der Sensor registriert die Menge der zurückgeworfenen Signale und steuert den Scheibenwischer entsprechend. Viel Regen, viel Wischen. Wenig Regen, wenig Wischen, ganz wenig Regen, selten Wischen. Fährt das Auto schneller, reagiert er auch darauf und er passt seine Befehle an die Lichtverhältnisse an. Weil das menschliche Auge bei Dunkelheit empfindlicher auf Lichtreflexe reagiert, wird häufiger gewischt. Manche Premium-Hersteller geben dem Sensor darüber hinaus die Fähigkeit, das Schiebedach zu schließen, wenn es zu regnen beginnt. Die nächste Station unseres Streifzugs sind die Räder, wo der Reifendruckkontrolleur neben erstklassiger Sicherheitsdienstleistung auch für großen Komfort sorgt. Denn es ist eine Sache, an die Tankstelle oder in die Werkstatt zu fahren und dort den Reifendruck zu messen, eine andere, ganz bequem und zuverlässig über eine Anzeige im Armaturenbrett informiert zu werden, wenn der Druck nicht mehr stimmt. Der Controller prüft jede Minute. Die Übermittlung der Daten erfolgt drahtlos. Ein Kabel kann man in die sich drehenden Reifen ja nicht verlegen. In jedem Reifenventil befindet sich ein Sender, der den aktuellen Druck an den Computer meldet, wo er mit dem Sollwert verglichen wird. Der Agent arbeitet, wenn das Auto fährt, wenn es steht, wenn es parkt. Das System weiß somit immer, ob der Druck reicht. Bitte in die nächste Straße links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ebenfalls stets bestens informiert ist das Navigationssystem. Es weiß erstaunlich genau, wo man sich gerade befindet und wie man zu seinem Ziel gelangt. Auf kürzestem Weg oder auf dem schnellsten oder auf Umwegen, weil am Wegesrand Attraktionen warten, denen man seine Aufmerksamkeit widmen möchte. Das System hinter dem kleinen Display, auf dem sich das Auto in Form eines Symbols die Wege, Straßen und Autobahnen entlang bewegt, ist komplex. Die Stimme der freundlichen, geduldigen Dame im Bordcomputer, die bei Zeiten darüber informiert, wann wo abgebogen werden soll, lässt nicht vermuten, dass sie in ständigem Kontakt mit einer ganzen Reihe von Satelliten steht, die 5-mal so schnell wie eine Winchester-Gewehrkugel, knapp 4 km/s, über den Planeten hinwegziehen. Ursprünglich waren sie reine Militärsatelliten. Ihre Aufgabe? Eine zentimetergenaue Positionierung auf der Erdoberfläche zu ermöglichen. Das Geschwader aus insgesamt 31 Satelliten trägt den Namen Global Positioning System, GPS. Sie kreisen in 20.000 Kilometer Höhe, wiegen jeder etwa 2.000 Kilogramm, kosten etwa 50 Millionen Euro pro Stück und umrunden in 23 Stunden, 55 Minuten und 56,6 Sekunden einmal die Erde. Sie kreisen auf 6 unterschiedlichen Bahnen und sind so zueinander positioniert, dass an jedem Punkt der Erde immer mindestens 4 über dem Horizont stehen. Wären es weniger, könnte das Navigationsgerät seine eigene Position auf der Erde nicht selbst errechnen. Jeder GPS-Satellit sendet 2 Signale: seine eigene Position und die genaue Uhrzeit, wann er das Signal abgibt. Das Navigationsgerät im Auto oder auf einem Schiff, in einem Flugzeug, im Handy errechnet aus den Daten die Entfernung zum Satelliten. Es vergleicht dazu den Zeitunterschied zwischen Sendung und Empfang. Das funktioniert ähnlich wie bei Blitz und Donner. Der Donner entsteht im selben Augenblick wie der Blitz, reist aber sehr viel langsamer, gut 1 Kilometer in 3 Sekunden. Das Licht des Blitzes ist dann schon fast 1 Million Kilometer weiter. Man sieht es also im Moment, in dem es entsteht. Der Donner ist derweil mit Schallgeschwindigkeit unterwegs. Ist er 9 Sekunden nach dem Blitz zu hören, war er 3 Kilometer entfernt. Beim Navigationsgerät ist das nicht ganz so einfach. Die Satellitensignale reisen ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit. Alles spielt sich in Bruchteilen einer Sekunde ab. Und um es zusätzlich kompliziert zu machen, muss unbedingt die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Uhr im Navi mit den Uhren in den Satelliten zunächst nicht synchronisiert ist. Die eigene Position kann das Navi aber nur errechnen, wenn die Uhren exakt gleich gehen. Die dazu notwendige Synchronisierung erfolgt durch das Zeitsignal des 4. Satelliten. Klingt kompliziert, ist in Wirklichkeit aber noch sehr viel verzwickter, weil die Satellitensignale vom luftleeren Raum des Weltalls in die Erdatmosphäre eindringen und dabei minimal abgebremst werden. Weitere Mikro- und Nanosekunden, die in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Und die komplizierten Zusammenhänge sind damit keineswegs erschöpft. Weil die Satelliten sich sehr schnell bewegen und die Ganggeschwindigkeit einer Uhr vom Ort im Gravitationsfeld abhängt, so will es Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, gehen die Atomuhren an Bord der Satelliten vor. Es gibt also eine ganze Reihe von Unschärfen, die berücksichtigt werden müssen, damit die Ortung perfekt funktioniert. Moderne Technik hat das meisterhaft im Griff. Das Navi weiß, was zu tun ist, und rechnet genau aus, wo es sich befindet. Wir hingegen sind so klug wie zuvor, denn alles, was aus all diesem Aufwand resultiert, sind Koordinaten zu Längen- und Breitengraden. 48 Grad, 8 Minuten, 13,94 Sekunden nördliche Breite und 11 Grad, 34 Minuten, 31,98 Sekunden östliche Länge. Kaum jemand vermag daraus zu ersehen, dass es sich um den Marienplatz in München handelt. Jetzt links abbiegen. Das Navigationsgerät schon. Und damit auch wir es komfortabel verstehen, übersetzt es die eingehenden Daten und zeigt sie auf einer Straßenkarte an. Weil der Navigationsagent die Daten aus den Satelliten in schneller Folge empfängt und verarbeitet, kann er die Position immer wieder neu berechnen und metergenau darstellen. Fortschrittliche Navigationsagenten passen sich dazu der aktuellen Geschwindigkeit des Autos an, um Informationen stets rechtzeitig zu übermitteln. Fährt man schnell, erfolgt die Ansage für eine Richtungsänderung früh. Fortschrittliche Navigationssysteme zeigen auf Wunsch auch, wo sich Tankstellen und Werkstätten, Bahnhöfe und Hotels, Attraktionen und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Sie empfangen Daten zur aktuellen Verkehrslage und errechnen bei Stau auf Wunsch eine alternative Route. Sie lassen sich als Diebstahlsicherung nutzen, weil sie regelmäßig ihre eigenen Positionsdaten senden. Die Polizei kann das Fahrzeug ausfindig machen und sicherstellen. Morgen werden sie neben all dem noch mehr können. Noch bessere Agenten sein, die für noch mehr Komfort sorgen.